بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا Diese Verse sind zum Gedenken an die Barmherzigkeit deines Herrn, zu seinem Diener Zacharias. Als er zu seinem Herrn im Verborgenen rief und sagte, Mein Herr, schwach sind mir die Knochen geworden und in Altersgrauheit entfacht ist der Kopf. Und ich war im Bittgebet zu dir, mein Herr, noch nie unglücklich. Gewiss, ich fürchte die Verwandten nach mir, und meine Frau ist unfruchtbar. So schenke mir von dir aus einen nahen Verwandten, der mich beerbt und von der Sippe Jakobs erbt, und mach ihn, mein Herr, dir wohlgefällig. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا أو زكريا Wir verkünden dir einen Jungen, dessen Name Johannes ist, wie wir zuvor noch niemandem Kennzeichen gleich den seinen gegeben haben. Er sagte, Mein Herr, wie soll ich einen Jungen haben, wo meine Frau unfruchtbar ist und ich vom hohen Alter bereits einen Dürrezustand erreicht habe? Er sagte, So wird es sein. Dein Herr sagt, das ist mir ein leichtes. Und auch dich habe ich ja zuvor erschaffen, als du noch nichts warst. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا Er sagte, Mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte, Dein Zeichen ist, dass du drei Nächte lang, obwohl gesund, nicht zu den Menschen sprechen wirst. So kam er zu seinem Volk aus dem Gebetsraum heraus und gab ihnen dann zu verstehen, preist morgens und abends. Ja, Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا O Yahya, nimm die Schrift mit aller Kraft. Und wir gaben ihm schon als Kind die Urteilskraft und Mitgefühl von uns aus und Lauterkeit. Er war gottesfürchtig und gütig gegen seine Eltern und er war weder gewalttätig noch widerspenstig. Und Friede sei auf ihm am Tag, da er geboren wurde. Und am Tag, da er stirbt, und am Tag, da er wieder zum Leben auferweckt wird.